Land, was bin ich froh, dich an meiner Seite zu haben. Deine aufbauenden Worte mich durch schwere Zeiten tragen. Dein so frohes Gemüt doch immer einen Ausweg kennt. Wenn ich am Boden liege, du es bist, der meine Trauer stemmt. Wenn mich der Tag mit Dunkelheit erdrückt, bist du die Zuversicht, wenn die Hoffnung in mir stirbt, ein wahrer Freund stets zu mir spricht. Und das größte Problem für dich, kein ernstes Hindernis, denn Probleme gilt es zu lösen, natürlich gewiss. Du hältst die Flamme am Lodern, die Glut am Glimmen, willst nicht zurückrudern, sondern Berge erklimmen. Kein Graben zu weit, der Wege auf Zeit. Ein Bruder im Geiste, ein Freund für die Ewigkeit. Dich an meiner Seite zu haben, gerade in diesen beschissenen Zeiten, mit so vielen Fragen, die mich quälen, die an mir täglich nagen, weil wir Deutsche einfach hier nichts mehr wagen. Wenn mich der Tag mit Dunkelheit erdrückt, bist du die Zuversicht, wenn die Hoffnung in mir stirbt, ein wahrer Freund stets zu mir spricht. Das größte Problem für dich, kein ernstes Hindernis, denn Probleme gilt es zu lösen, natürlich gewiss. Du hältst die Flamme am Lodern, die Glut am Glimmen, willst nicht zurückrudern, sondern Berge erklimmen. Kein Graben zu weit, der Wege auf Zeit. Ein Bruder im Geiste, ein Freund für die Ewigkeit. Ertragen statt befreien, in Lethargie verfallen, einstecken statt austeilen, es muss endlich knallen. Zusehen statt bewegen, die Feigheit regiert, Mensch werd endlich wach, unser Land krepiert. Zu oft haben sie den Schaden gemehrt, den Nutzen vom Land abgewendet. Vertrauensverlust, keiner der euch ehrt. Wir werden sehen, wie das endet. Bald erkennt jeder eure Intrigen, die Perversitäten dieser Zeit. Wir werden handeln, Deutschlands Feinde besiegen. Blutsbruder, es kommt unsere Zeit. Du hältst die Flamme am Lodern, die Glut am Glimmen, willst nicht zurückrudern, sondern Berge erklimmen. Kein Graben zu weit, der Wege auf Zeit. Ein Bruder im Geiste, ein Freund für die Ewigkeit.